Pinocchio, kleines Bübchen, freches Bübchen, wo hat man dich zuletzt gesehen? Du wolltest doch zur Schule gehen, was ist geschehen? Kleines Bübchen, freches Bübchen, die Welt ist groß und du bist klein. Du kannst noch nicht alleine sein, sieh das doch ein. Kleines Bübchen, freches Bübchen, du träumst von Freiheit und vom Ruhm, vom Reichtum und vom Heldentum. Mein Freund, warum? Kleines Bübchen, freches Bübchen, du flüchtest die Geborgenheit, hast dich aus meinem Schutz befreit. Hat das nicht mich nicht.